Polly Peachum ist nicht nach Hause gekommen. Herr und Frau Peachum singen den Anstatt das Song. Anstatt das, Sie zu Hause bleiben und im warmen Bett. Brauchen Sie Spaß, grad als ob man Ihnen eine extra Würst gebraten hätte. Das ist der Mond über so, das ist der verdammte, fühlst du mein Herzschlagen Text. Das ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny. Wenn die Liebe anhebt und der Mond noch wächst. Anstatt das, Sie was täten, was nen Sinn hat und nen Zweck. Machen Sie Spaß und verrecken dann natürlich glatt im Dreck. Was nützt dann dein Mond über so? Wo bleibt dann ihr Verdammter, fühlst du mein Herzschlagen Text? Wo ist das, wenn du wohin gehst, geh ich auch wohin, Johnny?